Medizin, Patientendaten, Verschreibungen, Impfpässe und Co. Problembeschreibung. Diese Blockchain-Applikation liegt mir ganz besonders am Herzen, da sie mich 2014 als Ex-Mediziner in die Blockchain-Welt erst gebracht hat. Nur allzu oft habe ich es erlebt, dass bewusstlose Patienten in die Unfallchirurgie kamen und wir nichts über ihre Patientengeschichte wussten. Keine Angaben über Allergien, über Vorerkrankungen, nichts. Hoffentlich musstest du noch nie wegen eines schweren Unfalls ins Krankenhaus. Aber vielleicht hast du dich schon einmal gefragt, warum du dieselben Untersuchungen wieder und wieder über dich ergehen lassen musst. Und warum denn dein Arzt einen Laborbericht oder eine Röntgenaufnahme nicht einfach speichern und anderen Ärzten zugänglich machen könnte. Es ist der jahrzehntelange Kampf von Datenschutz versus Informationsbereitstellung. Eigentlich wäre es ein riesiger Vorteil, wenn alle Tests, Bildaufnahmen und Befunde über uns gespeichert werden würden. Wenn wir dann zu einem Arzt gingen, könnte er alle Infos mit unserer Erlaubnis per Knopfdruck abrufen. So bräuchte er sich nicht durch wiederholte medizinische Tests die Informationen erneut beschaffen, welche sich wahrscheinlich bereits zahlreiche andere Ärzte vor ihm beschafft haben. Doch die Aussage "mit unserer Erlaubnis" stellt ein gewisses Problem dar. Unsere eigenen medizinischen Daten sind enorm kostbar. Fallen diese Informationen in die falschen Hände, könnte ein Mensch zum Beispiel plötzlich unversicherbar sein. Denn eine Versicherung könnte zu der Auffassung kommen, dass er aufgrund seiner gesamten medizinischen Geschichte, verbunden mit seiner genetischen Disposition, ein viel zu hohes Risiko für Krankheit X oder Y aufweist. Werden Kreditkartendaten von einem Server gestohlen, ist das zwar ärgerlich, man kann jedoch ganz einfach seine Karte sperren lassen und eine neue beantragen. Geraten aber deine genetischen Informationen oder deine Krankheitsgeschichte in unbefugte Hände, so kannst du diese nicht einfach verändern oder ungültig machen. Du musst dann damit leben, dass Firmen sie gegen dich verwenden können. Die Herausforderungen im Bereich der medizinischen Datenspeicherung sind ein Paradebeispiel für die Abwägung eines enormen Nutzens gegenüber einem Worst-Case-Szenario. Eigentlich hätte gerne jeder Patient ein solches Datenregister für sich, um einem behandelnden Arzt das Maximum an Informationen zu geben, das dieser für eine sichere Diagnose, Therapie oder Beschwerdelinderung braucht. Das potenzielle Risiko eines Datenmissbrauchs ist aber viel zu hoch. So gibt es bis heute keine überzeugende Lösung und in Zeiten der Datenschutzgrundverordnung, DSGVO, scheint dieses Bestreben in noch weitere Ferne zu rücken. Wäre da nicht die Blockchain-Technologie? Die dezentralen Datenspeicherungsmöglichkeiten einer Blockchain sind wie gemacht für dieses Problem. Liegen zum Beispiel auf einem zentralen Server einer Firma Daten im Wert von 1 Milliarde Euro von 1 Million Nutzer, so würde es für einen Angreifer reichen, 900 Millionen zu investieren, um 100 Millionen Euro Gewinn zu machen. Dies macht es so unglaublich schwierig, zentrale Server abzusichern. Je mehr Leute einen Service nutzen, desto riskanter wird es für alle. In einem dezentralen System ist aufgrund der gebotenen Privatsphäre genau das Gegenteil der Fall. Bei einer Blockchain gibt es keinen Server, der gehackt werden könnte. Daten werden von jedem dezentral gespeichert. Um daran zu gelangen, muss jedes einzelne Private Key Public Key Paar der Nutzer gehackt werden. Angenommen, 1 Million Nutzer speichern jeweils ebenfalls Daten im Wert von 1.000 Euro pro Nutzer. Diese Daten im Gesamtwert von 1 Milliarde Euro liegen nirgendwo auf einem einzigen Haufen. Sie sind auf alle Nutzer verteilt. Das Maximum, was also ein Angreifer hier herausbekommen könnte, sind 1.000 Euro pro Angriff. Zugleich kostet im Fall von Blockchain ein Angriff fast gleich viel wie der Angriff auf einen großen Server. Auch wenn ein solcher Angriff nur ein Tausendstel kosten würde, so würde dieser 100.000 Euro Angriff einen Verlust von 99.000 Euro bringen. Es würde sich also nie lohnen, einen Hack auf ein solches dezentrales System zu versuchen. Die Privatsphäre einer Blockchain stellt also eine optimale Lösung für die Medizin dar. Ein Patient kreiert einen Private Key, speichert seine Daten komplett anonym und wenn er bei einem Arzt ist, kann nur der Patient selbst die Daten entschlüsseln. Das sind die Vorteile eines von überall her zugänglichen Systems, das zugleich die Gewissheit bietet, dass niemand an die Daten herankommt, außer dem rechtmäßigen Eigentümer des Private Keys. Es gibt jedoch noch ein paar Herausforderungen, welche hierfür erst gemeistert werden müssen. Diese Herausforderungen sind nicht anders als bereits bei anderen Anwendungen besprochen. Einerseits gilt es, die Frage der Datenspeichererkapazitäten zu lösen. Laborberichte, Scans und Unterlagen benötigen enormen Speicherplatz, welcher so bisher auf der Blockchain noch nicht zur Verfügung steht. Zudem ist die Private-Key-Generierung, wie beim dezentralen Identitätsnachweis, eine Herausforderung. Wie generieren? Wie speichern? Wie sichern? Wie abrufen? Die Unterschiede definieren zum Beispiel, ob der Private Key eines Patienten auch abgerufen werden kann, wenn dieser zum Beispiel bewusstlos ist, oder ob er nur nutzbar ist, wenn der Patient dies bewusst entscheidet und auch natürlich entscheiden kann. Schlussendlich ist die Frage nach einem Standard gerechtfertigt, denn nur wenn man sich hierauf irgendwie einigt, können die eigenen Daten auch von allen potenziell involvierten Ärzten gelesen werden. Alternativmöglichkeiten. Zum ersten Mal sehe ich bei einer möglichen Blockchain-Anwendung keine zentralisierte Applikation als Alternative. Sowohl bei Kryptowährungen als auch bei vielen anderen Applikationen ist dies nämlich immer ein Diskussionspunkt. Bei unseren persönlichen Daten sehe ich eher das Gegenteil. Ich wage die Behauptung, dass hier das Risiko einer zentralen Konkurrenz praktisch ausgeschlossen ist. Die einzige Alternative, die ich sehe, besteht darin, dass man keine Blockchain nutzt, sondern dass jeder Patient die eigenen Daten irgendwie selbst speichert oder bei sich selbst aufbewahrt. Wenn wir Menschen in Zukunft immer mehr mit Maschinen verschmelzen, ist so etwas auch in digitaler Form denkbar. Man könnte sich einen kontaktlosen Chip implantieren, auf dem alle Daten gespeichert sind und wieder abgerufen werden können. So wäre gar nichts in der Cloud gespeichert und nur der Patient selbst hätte Zugriff auf die Daten. Wenn dir das zu futuristisch klingt, dann lass mich dir sagen, ich habe schon Menschen persönlich getroffen, welche dies zur gesundheitlichen Vorsorge bereits machen. Vieles, was heute verrückt klingt, kann in 20 Jahren ganz normal sein. Denk einfach an Social Media und so weiter. Als Unternehmer gilt es, solche Wellen kommen zu sehen. Der Nachteil einer solchen Lösung der Chip-Implantierung wäre die fehlende Redundanz. Geht der Chip kaputt oder verloren, sind die Daten für immer weg. Bei einer Blockchain wäre das unmöglich. Doch eventuell gibt es also gerade am Anfang eine Kombination aus beiden. Wir werden sehen. Praxisbeispiele. Lösungsansätze gibt es schon viele. Fast täglich erhalte ich Anfragen von Startups, ob ich nicht als Advisor, also als Berater, mitwirken will. Auch wenn ich großes Interesse hätte, mitwirken könnte ich nur, wenn ein solches Startup schon ein bisschen formiert wäre und eine klare Idee zur Umsetzung hätte. Persönlich würde ich hier mit einer Nische an Patienten starten und zum Beispiel mit Impfpassdaten oder Rezepten starten. Jeder, der schon mal seinen Impfpass verloren hat, weiß, wie ärgerlich dies ist. Die Impfdaten zu speichern, das wäre noch keine allzu schwierige Blockchain-Anwendung. Es wäre ein guter Proof of Concept, welcher später auf andere Bereiche ausgeweitet werden könnte. Solltest du hier schon einige gute Umsetzungen haben, kannst du mich und mein Team gerne kontaktieren. Details dazu findest du im Unternehmerkapitel am Ende. Auf jeden Fall sollten sich Firmen im Gesundheitsbereich sowie Chiphersteller diese Dinge ganz genau anschauen. Die ersten Abschnitte über Blockchain-Anwendungen sind meist ein bisschen länger. Die darauffolgenden bauen dann dagegen in anderen Bereichen auf ähnliche Prinzipien auf. Und die Schilderung der Vor- und Nachteile kann dann teilweise entfallen. Das heißt, die nächsten Beispiele und Abschnitte können teilweise kürzer ausfallen. Schauen wir uns also im nächsten Thema Datenschutz, Kommunikation, Social Media und Passwörter an.